Kapitel 2 Siegfried reitet nach Worms. Viele Frauen interessieren sich für Siegfried. Und er? Du bist schön. Du bist reich, sagen die anderen Männer. Ein Ritter muss eine Frau lieben. Erst muss ich die richtige finden, erklärt Siegfried. Kriemhild im Burgunderland, das ist die richtige für dich, sagt ein Ritter. Die Schwester der drei Könige des Landes ist die schönste und edelste Prinzessin im ganzen Reich. Viele Ritter wollen sie heiraten, aber bis heute... Eine Königstochter, denkt Siegfried, die schönste im ganzen Reich. Und er sagt, Kriemhild, die heirate ich. Sein Vater hört, was Siegfried sagt. Nach Worms willst du? Fragt er. Du kennst die Wormser nicht. Die drei Könige dort geben dir ihre Schwester sicher nicht. Bei ihnen lebt auch Hagen. Er kämpft gut und gern. Das gibt Ärger, Siegfried. Das ist kein Spiel. Vater, glaubt ihr, sie geben mir ihre Schwester nicht? Dann kämpfe ich mit ihnen und nehme ihnen auch ihr Land. Sag so etwas nicht, Siegfried. Du willst doch Kriemhilds Liebe. Aber gut, reite nur nach Worms. Ich will dir meine besten Ritter mitgeben. Eure Ritter brauche ich nicht. Kämpfen kann ich allein. Ich will nur 12 Männer mitnehmen. Gute Pferde brauchen wir. Und prächtig gekleidet müssen wir natürlich sein. Tag und Nacht arbeitet man an der Kleidung für Siegfried und seine Männer. Als sie nach Worms abreisen, weint Siegfrieds Mutter. Weinen auch viele Mädchen in Xanten. Man weiß, Siegfrieds Reise ist gefährlich. Man reitet den Rhein entlang. Nach 7 Tagen kommt Siegfried nach Worms. Die Ritter in Worms sehen den fremden Mann, der so gut und prächtig gekleidet ist. Es muss ein König sein, aber wer ist er? Fragen sie sich. König Gunther und seine Brüder stehen am Fenster und rufen Hagen, denn Hagen kennt viele Länder und viele Ritter. Gesehen habe ich ihn noch nie, sagt Hagen. Aber wie er dort steht, so königlich und sicher. Ich denke, es ist Siegfried aus Xanten. Siegfried bei uns in Worms? Er hat die Nibelungen getötet und einen Drachen erschlagen. Er hat vor nichts Angst. Hagen erzählt den anderen, was er weiß. Wir wollen zu ihm gehen, sagt König Gunther. Ich möchte ihn kennenlernen. Zusammen mit Hagen gehen Gunther, Gernot und Giselher, die drei Brüder, zu Siegfried. Willkommen im Burgunderland, Siegfried, sagt Gunther. Wir freuen uns über euren Besuch, aber von Xanten nach Worms ist es weit. Was führt euch zu uns? Das will ich euch sagen. Man sagt, ihr seid gute Kämpfer. Ich möchte sehen, wer von uns besser kämpft. Siegt ihr, sollt ihr mein Land haben. Siege ich, bin ich König in Worms. Immer mit der Ruhe, sagt Gernot. Unser Land ist reich. Den Leuten geht es gut. Warum wollt ihr es uns nehmen? Was? Da sprecht ihr noch, ruft Ottwin von Metz, ein Ritter der Wormser Könige. Kämpfen will er? Soll er mit mir kämpfen? Schon hat er sein Schwert in der Hand. Mit dir kämpfe ich nicht, sagt Siegfried. Du bist der Mann eines Königs. Ich bin ein Königssohn. Auch 12 Männer wie du haben gegen mich keine Chance. Siegfried, ihr seid unser Gast, sagt Gernot diplomatisch. Lasst uns Freunde sein. Aber Hagen wartet nicht auf Siegfrieds Antwort. Böse, fragt er. Was wollt ihr? Warum kommt ihr zu uns und bringt Streit? Ja, Hagen, antwortet Siegfried, das gefällt dir nicht, was? Und wie gefällt dir das? Er hält ihm das Schwert unter die Nase. Sprich jetzt nicht mehr, Hagen, sagt Gernot. Ich will keinen Streit. Und ihr, Siegfried, ihr seid uns hier willkommen. Seid unser Gast. Alles, was ihr hier seht, soll auch euer sein. Ein Jahr lang lebt Siegfried in Worms. Die Zeit vergeht mit Ritterspielen, mit Turnieren und Jagd. Was die anderen auch machen wollen, Siegfried ist immer dabei. Die Ritter in Worms sind gute Kämpfer, vor allem Hagen. Aber Siegfried ist in allen sportlichen Disziplinen der Beste. Er wirft Steine und Lanzen weiter als die anderen. Er reitet besser und führt das Schwert sicherer. Alle finden es schön, so einen Ritter in Worms zu haben. Siegfried weiß, auch Kriemhild lebt in der Burg. Aber er trifft sie nie. Ein ganzes Jahr lang sieht er sie nicht einmal. Sie sieht ihn. Sie steht in ihrem Zimmer am Fenster. Jeden Tag steht sie dort. Schon lange liebt sie ihn. Gern möchte sie es ihm selbst sagen, aber sie darf ihn nicht treffen. Siegfried weiß nichts von Kriemhilds Liebe. Oft fragt er sich, wie er zu ihr kommen, sie kennenlernen kann. Aber er ist nie allein. Auch auf die Jagd nimmt man ihn immer mit.